Das konfessionell polemische Hauptwerk des Jesuiten Pesch ist das Buch »Christ oder Antichrist – Briefe aus Hamburg«, Berlin 1905, fünfte Auflage, Verlag der Germania. Es erschien nach beliebter jesuitischer Sitte unter dem pseudonymen Verfassernamen Gottlieb. Der dicke Band, 955 Seiten, ist eine einzige pöbelhafte Verunglimpfung des Protestantismus und der Persönlichkeiten der Reformatoren, besonders Luthers. Zu einer historischen Schilderung Luthers gehört auch die, wenn auch nur summarische, Beleuchtung der Tatsache, dass die reformatorischen Grundsätze des großen Mannes nicht nur den Umsturz der Staatsordnung und des christlichen Familienlebens, sondern auch den Zusammensturz der gesamten sittlichen Ordnung bedeuten. Glücklicherweise hatten sich die dem Luthertum folgenden Volksstämme aus der vorreformatorischen Zeit so viel konservativen Sinn bewahrt, um bis jetzt nicht alle Konsequenzen der lutherschen Lehre an sich erfahren zu müssen. Auch hier ist es mir nicht möglich, Ihnen alle Momente aus Luthers Worten und Werken zusammenzustellen, welche zur Feststellung dieses Charakterzuges des lutherischen Reformationswerkes dienlich sind. Ich begnüge mich mit wenigem, aber dieses Wenige ist zur Feststellung von Tatsachen vollständig genügend. Ich sage also, und ich fürchte nicht, dass ich mit meiner Behauptung bei irgendeinem denkenden Menschen auf Widerspruch stoßen werde: Wer alle guten Werke in unzweideutiger Weise für Sünde erklärt, wer wiederholt klar und deutlich zur Sünde, das heißt zu jeder Übertretung der göttlichen Gebote und Verletzung des Gewissens auffordert, wer die menschliche Willensfreiheit hinwegleugnet, wer bei jeder Gelegenheit gegen den Wert der menschlichen Vernunft poltert, wer den Aberglauben, zu dem ja manche ungebildete Schichten des Volkes oft leider nur zu geneigt sind, nicht nur nicht bekämpft, sondern befördert und sich aneignet, wer das Prinzip lehrt und ausübt, der Zweck vermöge auch schlechte Mittel zu heiligen, ich sage, wer solche Lehren massenhaft und mit Bewusstsein verkündet, der darf mit vollem Recht als ein Revolutionär gegen die gesamte sittliche Ordnung bezeichnet werden. Nun will aber die gewissenhafteste wissenschaftliche Kritik alles das in Luthers Schriften gefunden haben. Und bis zur Stunde ist es noch niemandem geglückt, dieses Resultat der Wissenschaft als irrig nachzuweisen. Nur das eine steht fest, dass Luther auch wohl bisweilen das schroffe Gegenteil von obigen Sätzen hingeworfen hat. Wer Luthers Schriften liest, wird überrascht, wie oft und entschieden der Reformator die Unbezähmbarkeit der tierischen Lust im Menschen hervorhebt. Jedem Anfalle der Sinnlichkeit müsse der Mensch willenlos unterliegen. Da sind weder irgendwelche Gelöbnisse noch die Schranken der Ehe heilig zu halten. Anders schon stellt sich die Sache, wenn der Reformator immer wiederholt, alle Menschen seien ausnahmslos dem Laster der Unzucht verfallen und benützten immer und überall jede Gelegenheit, um allen Regungen der Sinnlichkeit die Zügel schießen zu lassen. Ich bin überzeugt, dass allen, die sich in christlich denkenden und christlich lebenden Kreisen bewegen, dergleichen Aussprüche vorkommen wie die Bekenntnisse aus einer anderen, aus einer sumpfigen, überaus traurigen Welt. Und es drängt sich die Frage auf: Wie kommt ein Mann, der sich als Reformator der christlichen Kirche, als auserlesenes Werkzeug des dreimal heiligen Gottes aufspielt, zu einer so niedrigen, die Menschheit entehrenden Anschauung? Die Frage provoziert eine für den Reformator geradezu vernichtende Antwort, wenn man die zahllosen Stellen in Luthers Schriften herbeizieht, an denen er es mit dürren Worten für eine absolute Unmöglichkeit erklärt, der tierischen Leidenschaft entgegenzutreten. Nach Luthers Anschauung läge die Bestimmung des Menschen nicht auf dem Gebiete der Vernunft. Die Vernunft gilt ihm als Närrin, als Hure des Teufels, sondern auf dem Gebiet der Animalität. Des Menschen Würde bestünde darin, wie jeder Baum oder jedes Tier, recht fruchtbar zu sein. Fürs Erste ist es anerkanntermaßen ein Grunddogma des ganzen lutherischen Lehrgebäudes, dass es den Menschen überhaupt unmöglich ist, irgendein göttliches Gebot zu halten. Das Sündigen ist nach Luthers Lehre für jeden Menschen eine Notwendigkeit. Fürs Zweite erklärt Luther, es sei dem Christen gestattet, sich über alle Vorschriften der 10 Gebote hinwegzusetzen. Wie Calvin So lehrt auch Luther, Gott habe einige Menschen verdammt, die es nicht verdienten, und manche Menschen zum Verdammnis bestimmt, ehe sie geboren worden. Dabei treibe er die Menschen zur Sünde und wirke alle Laster in ihnen, alles, was immer von uns geschehe, geschehe nicht durch freien Willen, sondern durch bloße Notwendigkeit. Fürs Dritte endlich knüpft sich hieran ganz folgerichtig die Warnung vor guten Werken und die oftmalige Aufforderung, die Gebote zu übertreten und Sünden zu begehen, namentlich solle man Sünden begehen, um den Teufel zu ärgern. Ich erwähnte soeben der Versuchungen zum Selbstmord, denen Luther, wie er selbst bezeugt, ausgesetzt war. Dies erinnert mich an einige Vorhaltungen, welche mir Herr Pastor Walter in seinem Sendschreiben über meine Darstellungen der letzten Lebenszeit des Wittenberger Reformators gemacht hat. Absichtlich hatte ich mich einer genaueren Darlegung enthalten, aus dem einfachen Grunde, weil sich darüber nach meiner Überzeugung auf die bis jetzt bekannten Daten hin nichts Bestimmtes sagen lässt. Von der letzten Lebenszeit hatte ich, anknüpfend an die Schrift »Wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet«, gesagt, selbst Luthers Gebet habe in Flüchen bestanden. Von Luthers Tode wurde nur gesagt, in jener Nacht sei seine Seele von ihm gefordert worden. Um nun nochmals auf Luthers Tod zu sprechen zu kommen, so bietet Pastor Walter zum Abschluss seines Sendschreibens ein friedliches, höchst erbauliches Bild von dem sterbenden Reformator, wie solches von Luthers Gesinnungsgenossen Jonas und Coelius geliefert wird. Ich meinerseits wünsche gewiss von Herzen, dass der arme Mann sein durch schreckliche Gewissensbisse zerfoltertes Leben durch eine aufrichtige Reue beschlossen hätte und eines frommen, gottseligen Todes gestorben wäre. Wenn mir aber Walter zumutet, ich solle den von Jonas und Coelius gegebenen Bericht ohne weiteres als die Darlegung eines wirklichen Vorganges hinnehmen und im reuelosen Reformator einen sterbenden Heiligen erblicken, so finde ich das, gelinde gesagt, stark. Ich meinerseits besitze ebenfalls eine Erzählung über Luthers Hinscheiden, eine Erzählung, die wesentlich anders lautet. Gemäß dieser Erzählung hätte Luther, um es kurz anzudeuten, den Abend in einer heiteren Trinkgesellschaft zugebracht und wäre alsdann von den Dienern des Grafen Mansfeld wegen Übelkeit in sein Zimmer geleitet worden. Am folgenden Morgen wäre er am Bettstollen erhängt und tot aufgefunden worden. Von Luthers Freunden wäre der wahre Hergang aus naheliegenden Gründen verheimlicht und das Gerücht ausgesprengt worden, der große Mann wäre in erbaulicher Weise eines gottseligen Todes geschieden. Was mich betrifft, so lege ich auf diese Erzählung kein Gewicht. Was würde aber Herr Pastor Walter wohl sagen, wenn ich ihm zumutete, diesen Bericht ohne weiteres als den einzigen, der Wirklichkeit entsprechenden hinzunehmen? Nicht nur er, sondern auch seine liberalen Amtsbrüder würden mit heiliger Entrüstung eine solche Zumutung zurückweisen. Und doch, wäre auch Luther wirklich in einem unseligen Augenblicke aus Lebensüberdruss der von ihm selbst eingestandenen Versuchung zu Selbstmord erlegen, so würde das ja vom liberal-protestantischen Standpunkte aus betrachtet gar nicht so schlimm sein. Selbstmord ist mit dem modernen Lebensideal wohl verträglich.